Ja, dann sollen Sie das merken. Beim Sport merkt der Gegner auch, dass ich eine bestimmte Technik besonders gut kann. Er kann sie trotzdem nicht kontern. Da gehört ein gewisser Stoizismus dazu, das einfach auszuhalten. Und dann können Sie ja wechseln. Sie können ja mal dieses smarte Nein einsetzen. Dann können Sie einfach banal sagen, nein, das geht so nicht, nein, das machen wir so nicht. Sie können es rein körpersprachlich machen. Übrigens, wenn Sie das smarte Nein einsetzen, das hier als Verstärkung, das bin ich auf keinen Fall bereit zu akzeptieren. Das hat eine deutlich verstärkende Wirkung, wenn Sie mit Ihren Händen so einen Block bilden und das abwehren. Lernen Sie, auf kluge und geschickte Weise Nein zu sagen, um Ihre Interessen in Verhandlungen zielgerichtet durchzusetzen. Das war's schon zum N vorerst mal. Und dann kommen wir ja schon zum zweiten Wort in Gain More. Im nächsten Video geht es dann um das M.